Hier draußen in der Dunkelheit der Nacht, nur das Licht der Sterne. Ich merke, es geht was vor in dir und doch eingestehen, willst du dir es nicht? Du schaust mich an, ich schaue wieder weg. Ich möchte dir sagen, was ich fühle, doch der Anfang fällt mir schwer. Ich möchte dir alles sagen, doch ich habe Angst, du brichst mein Herz. Wie kann nur alles, was so einfach scheint, so schwierig? Wort für Wort, jeden Tag. Am Morgen denk ich, heute werde ich's tun. Doch jedes Mal dasselbe Spiel. Ich schau dich an, doch du schaust wieder weg. Ich lieb. Warum drehst du dich weg? Hast du etwa genauso Angst wie ich?